Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht mit der Gelegenheit, einmal nur sehr langen Stücken zu lauschen. Musik aus den Jahren 68 bis 95, unter anderem psychedelisches, folk-jazziges oder tanzbares von Maxi-Singles. Am Mikrofon ist Michael Frank. Triponempal mit dem sogenannten Tribal Mix ihrer Nummer Pushing You Too Far aus dem Jahr 1993. Mit knapp 7 Minuten noch kein richtiger musikalischer Marathonlauf, aber eine gute Mittelstrecke zum Aufwärmen. Diese Version von Pushing You Too Far findet sich auf einer Maxi-Single, die außerdem noch eine knapp 10-minütige House- oder vielleicht auch Techno-Version derselben Nummer bietet. Die wurde dann in Chicago digital bearbeitet und gemischt. Ansonsten entstand die Musik in Schweizer Studios. Und eigentlich sind Triponempal eine avancierte Metal-Band. Offene Ohren für Experimente mit anderen Stilen haben sich Triponempal zumindest auf dieser Maxi-Single erhalten. Richtig lange Stücke tauchten auf Pop- oder Rock-LPs das erste Mal in der zweiten Hälfte der 60er Jahre auf. Und diesmal hatten die Stones sogar die Nase vorn, vor den Beatles, was Experimentierlust angeht. Auf der 66er Stones LP Aftermath gab es das knapp 12-minütige Going Home. Die Band hatte nach Ende des regulären Songs einfach weitergespielt und der Toningenieur ließ Gott sei Dank bei der Improvisation das Band weiterlaufen. Neben den US-amerikanischen West Coast Bands wie Grateful Dead oder Quicksilver Messenger Service waren Cream mit Ginger Baker, Jack Bruce und Eric Clapton für ihre ausschweifenden Improvisationen bekannt. Bassist Jack Bruce erzählte dazu einmal: Bis zu dem Zeitpunkt, als Cream im Sommer 67 im Fillmore West natürlich in San Francisco auftraten, hatten sie quer durch die USA eher in kleinen Läden gespielt. Und die Songs unterschieden sich in ihrer Länge auch nicht sonderlich von den Studioversionen. Im Fillmore in San Francisco dann, erinnert sich Jack Bruce, seien die Zuhörer so stoned und entspannt gewesen, dass sie der Band zu verstehen gaben, ach, kümmert euch doch nicht um die kleinen Songs, spielt einfach. Cigar. The only time I'm happy is when I play my guitar. Eine Live-Version von NSU, wahrscheinlich 1968 bei einer USA-Tournee von Cream mitgeschnitten. Die Geschichte mit den langen Improvisationen hatte sich für Cream zu einem Markenzeichen entwickelt, zu etwas, was von der Band erwartet wurde. Nur immer hat man als Musiker nun mal nicht die Lust, so zu spielen, und dieser Konflikt sorgte dann schließlich, neben all den internen Streitereien, für die Auflösung von Cream Ende 1968. Ob die drei bei dieser Version von NSU noch miteinander oder eher gegeneinander oder vielleicht sogar aneinander vorbeigespielt haben, das hört vielleicht jeder anders. Aber die Energie, die da spürbar wird, wenn sie sich auf den freien Teil nach dem Song wirklich stürzen, als mir ein befreundeter Musiker mir das erste Mal vorgespielt hat, habe ich auf jeden Fall meinen Ohren nicht getraut. Fragt man etwas betagtere Rockfans nach Erlebnissen mit langen Musikstücken, fällt fast immer das Stichwort Inner Galada wieder Iron Butterfly 1968. Diese Nummer wurde dabei nicht nur im stillen, verräucherten Kämmerlein gehört, sondern auch in Diskotheken gern in voller Länge über die Boxen gejagt. Es wurde schließlich so etwas wie eine Mode, längere Stücke auf Platte zu verewigen, Improvisationen oder verschachtelte Kunstrock-Suiten. Lange Stücke strahlten so etwas Progressives aus, aber natürlich waren da oft auch alles andere als himmlische Längen dabei. Die Chambers Brothers machten ihre Sache aber ziemlich gut, eine schöne Mischung aus Gospel, Rock und psychedelischen Spielereien. The Chambers Brothers 1969, Love, Peace and Happiness. Together, Chambers Brothers 1969 mit Love, Peace and Happiness. Eine Band, die leider ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Am ehesten kennt man von ihnen noch die 67er Nummer Time Has Come Today. Davon gab es eine Single-Fassung und die immerhin auch ca. 10-minütige LP-Version. Sich bei Live-Konzerten Zeit zu nehmen, Stücke langsam sich entwickeln zu lassen, so etwas scheint schon lange aus der Mode gekommen zu sein. Obwohl es natürlich auch Bands wie die Spin Doctors oder Black Crowes gibt, von denen live schon mal längere Improvisationen zu hören sind. Richtig Zeit nehmen sich jetzt aber erstmal bis zu den Nachrichten um 2 Uhr der Gitarrist und Sänger John Martin und seine beiden Kollegen Danny Thompson, ein legendärer Kontrabassist zwischen Folk, Jazz und Weltmusik, und der unlängst verstorbene Jazz-Schlagzeuger John Stevens. Zeit genug, sich von den Echo-Gitarrenwellen John Martins davontragen zu lassen. Outside In, 1975 oder 76, live in Leeds.